Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und wir hören jetzt die zarte Stimme von Klaus. Hallo Klaus. Einen wunderschönen guten Morgen. Endlich klappt das. Genau, wir hatten ja gestern Abend ein paar technische Probleme. Das ist total unwichtig für den Podcast. Wir haben es trotzdem am Rande erwähnt, aber dann möchten wir das nachholen, was wir gestern deswegen nicht umsetzen konnten, nämlich einen kurzen Podcast zum Thema SMV-Con in Warnemünde. Abgesehen davon, dass ihr total eingeschneit seid, wollte ich aber von dir wissen, was gestern Kernthema war. Ich habe gestern im Stream weitgehend verfolgen können, dass ihr euch viel über die Frage der Delegation unterhalten habt. Was war denn gestern das Kernthema? War es das? Ja, ich wollte eigentlich mit einem fröhlichen Grüß aus Vladivostok beginnen, aber dann doch nicht. Ja, gestern Pseudonyme und Delegationen, einer der Hauptdiskussionspunkte. Da wurde auch unter anderem Pirate Feedback aus Bayern vorgestellt und von vielen Leuten sehr interessant und angeregt diskutiert. Nebenbei waren am Anfang auch noch andere kurze Talks, zum Beispiel, wie haben wir in Mecklenburg-Vorpommern das eigentlich gemacht, dass wir die SMV jetzt eingeführt haben? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Und was wollen wir überhaupt mit dieser SMV machen? Wie war denn das Kommunikationsklima? Manchmal ist es ja so, dass einfach nur vieles kaputt geredet wird und manche Diskussionen sind konstruktiv, weil ich glaube, dass die meisten Piraten sich einig sind, dass wir irgendwas tun müssen, was es auch immer ist. War es gestern konstruktiv? Ja, ich war sehr begeistert. Ich bin es eigentlich auch immer noch, weil auch die Gespräche danach so im Privaten noch sehr gut liefen. Man kennt es ja, dass eigentlich immer ein, zwei Leute sind, die dagegen schießen. Wir hatten auch vielleicht die eine oder anderen kurzen Moment, wo das Ganze vielleicht ein bisschen zu emotional geführt wurde. Aber insgesamt muss man sagen, sowohl Kritiker als auch Befürworter haben gestern auf einer sehr, sehr guten Ebene miteinander geredet und über das Thema diskutiert. Gut, die ständige Mitgliederversammlung ist ja nicht zwangsläufig abhängig von Delegationen. Dass wir etwas tun müssen, ist klar. Die ständige Mitgliederversammlung ist ein Weg. Aber welche Rolle spielt denn da die Delegation insofern, als dass wir irgendwann zu einer Entscheidung kommen müssen, die ihr da ja nicht fällen könnt? Naja, insgesamt, wir wurden dort schon gewisse Konsense angegangen. Wir haben auch darüber abgestimmt, also ich meine, das Ganze ist natürlich nicht bindend, was wir dort abgestimmt haben, aber einfach um Meinungsbild zu haben, was die einzelnen Leute so wollen. Und ja, gerade bei den Delegationen war das natürlich so ein bisschen so eine fragliche Sache und da sind wir auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Das ist eines der heutigen Themen nochmal in den Workshops. Aber wenn es dich interessiert, würde ich dir gerne über ein, zwei andere von unseren Konsensen berichten. Ja, ich hoffe vor allem, dass Sie die Hörer das interessiert. Berichte. Ja, also als allererstes ging es darum, wer soll sich überhaupt bei dieser zukünftigen ständigen Mitgliederversammlung beteiligen können. Zur Diskussion gab es, dass alle Mitglieder der Piratenpartei unabhängig des Bezahlstatus oder eben nur stimmberechtigte Mitglieder Zugriff haben. Am Ende kam dann mit einem sehr großen Mehrheit heraus, dass es auch nur die Stimmberechtigten analog zu einem echten Parteitag sein sollen. Die Frage mit den 90 Tagen Übergangsfrist, also was passiert an Silvester und Neujahr, wenn die alle auf unbezahlt umspringen, wurde an die Verwaltungspiraten verwiesen. Das heißt, hier wird nochmal Rücksprache gehalten, was die davon halten und was hier empfohlen wird. Aber sonst ist es Konsens, dass die Mitgliedschaft überprüft werden soll, also durch eine wie auch immer geartete Akkreditierung oder Bundeskiste oder einfach so im Raum stehend. Auf jeden Fall wird die Mitgliedschaft überprüft und es wird auch nur die Leute Zugriff gewährt, die stimmberechtigt sind. Habt ihr auch über einen Kritikpunkt gesprochen, der gerade durch so eine Journalistin, deren Namen ich jetzt nicht wiederholen möchte, aufgekommen ist, nämlich dass auch mal ein doppelter Zugang irgendwo für Liquid Feedback vergeben wurde? Das ist ja sofort gleich ein Signal für manche, dass das ganze System ja nicht funktioniert. Ja, wir hatten das am Anfang, also wir hatten dieses Thema, vor allem als wir dann die Bundeswehr, als die vorgestellt wurde und über die diskutiert wurde. Aber am Schluss waren sich alle einig, dass das, wenn dann wirklich nur eine minimalste Quote von ein, zwei Leuten, vielleicht sind die das betrifft und dass man dort dann noch Möglichkeiten finden wird, wie das zu handeln ist. Also eben Dubletten rechtzeitig auszusortieren, sodass man nicht mit Sockenpuppen arbeiten kann. Jetzt muss ich aber, damit wir nur nicht nur parteiintern hier diskutieren, noch eben kurz erklären, was ich eigentlich gerade mit der Frage meinte. Liquid Feedback ist ja auch für die meisten Nicht-Parteimitglieder bekanntermaßen das Tool, was wir einsetzen, um Meinungsbilder abzufragen, was bisher nicht verbindlich ist. Und nach jetzigem Stand, und es ist ja nur ein Tool, es könnte ja auch ein x-beliebiges sein, aber das ist nun mal das, was wir derzeit haben. Das wäre auch das Tool, was in Kombination mit der ständigen Mitgliederversammlung, wenn sie denn kommt, auch benutzt würde, richtig? Genau. Also gestern gab es halt mehrere Diskussionen, ob jetzt Liquid Feedback, so wie wir es jetzt in Mecklenburg-Vorpommern kennen, oder vielleicht doch das Pirate Feedback, das jetzt in Bayern entwickelt wurde. Aber am Ende des Tages war doch Konsens, wir wollen es. Also die Frage des Tools, das ist etwas, was an einem anderen Ort dann festgeschrieben wird. Es soll eben auf den Kriterien der Liquid Democracy fußen. Das heißt, damit sind wir ja mit dieser SMV-Con schon einen wesentlichen Schritt weiter. Es wird nicht stundenlang über irgendein Tool und über irgendeinen Mangel, über Bedienerfreundlichkeit und ähnliche Dinge diskutiert, was schlecht ist und was besser werden muss, sondern es wird gesagt, wir wollen das System haben, wir wollen eine ständige Mitgliederversammlung und lass uns nicht darüber diskutieren, ob das Tool XY das Richtige ist und in welchen Details die Mängel liegen. Ja, natürlich aus Fairnessgründen muss man natürlich sagen, diese Diskussion hatten wir natürlich kurz auch. Man hatte so als, ich bin ja nicht der Pirat erster Stunde, aber da ist interessant zu sehen, wie alte Animositäten, Probleme zwischen einzelnen Mitgliedern doch ab und zu wieder mit viel Liebe gepflegt werden und dann auch wieder aus irgendwelchen Ecken hervorgeholt werden, wenn man wieder sagen kann, damals 2009, da war mal ein Problem, aber ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich habe da noch eine Stimme aus dem Stream im Ohr, da hat jemand ja gesagt, dass die Bürger ja in Deutschland so ungebildet sind und dass man deswegen den Bürgern ja diese direkte Demokratie gar nicht in die Hand geben würde. War das eine Einzelmeinung? Ja, das war, da ging es genau um den Punkt, inwiefern man oder inwieweit man verschiedene Delegationsmodelle integrieren soll. Also ob man die Möglichkeit schaffen soll, dass ich jetzt auswählen kann, möchte ich eine Delegationskette ermöglichen oder möchte ich nur das Modell, wie es in Bayern gemacht wird, dass ich verschiedene Leute meine Stimme geben kann, die es aber dann nicht weiter delegieren. Und diese verschiedenen Modelle, die existieren sollten, also in dieser Idee gleichberechtigt nebeneinander existieren, ich kann das auswählen. Und da war eben diese Stimme, die sagte, da wären wir dann bei einer IT-Elite, das könnten dann nur noch Leute durchblicken, die hier IT studiert haben. Aber das war zum Glück nur eine Einzelmeinung, das wurde auch recht schnell von anderen Leuten in das richtige Licht wieder gerückt. Gut, das ist also schön zu hören, dass wir Piraten noch Piraten sind und die direkte Demokratie in welchen Feinheiten auch immer wünschen. Genau. Wo wird es denn heute drum gehen in erster Linie? Ja, also wir haben heute einen Workshop-Day. Das heißt also, gestern wurde drüber noch geredet, wie was heute angegriffen werden soll. Und eines der Hauptziele von heute ist es, die 17, oder beim letzten Mal, als ich nachgeschaut habe, waren es 17 verschiedenen Anträge, die bis jetzt im Liquid sind, die alle irgendwie eine irgendwie geartete ständige Mitgliederversammlung gern hätten, durchzuarbeiten, zu schauen, wo alle 17 einen minimalen Konsens haben, was man aus den Sachen, die wir gestern noch besprochen haben, mit diesen Sachen, die in diesen 17 Papieren unwidersprochen Gemeinsamkeiten sind, wie man das alles zusammenbauen könnte und dann eventuell nach Neumarkt einen gemeinsamen Antrag bringt. Okay, Klaus, du hattest ja noch heute Nacht was zu tun, wie ich gehört habe, so berufstechnisch, aber jetzt darfst du dich gleich auf den Weg machen zur SMV-Con, richtig? Ja, genau das. Also ich bin sozusagen auf dem Sprung, aber eins möchte ich dir noch sagen. Also wir sind ja von den verschiedenen Konsenspunkten nochmal abgekommen. Da möchte ich noch ganz kurz unseren Hörern die weiteren wichtigen Sachen, die wir eigentlich noch hatten, noch ja, mit bitte. Auf den Weg. Genau, nicht, dass das unter die Räder kommt. Wir haben nämlich noch dieses Minimal, also was wäre minimal für einen Antrag wichtig? Wir wollen, dass die SMV parlamentarische Prozesse unterstützt. Das soll auf jeden Fall auch in einem minimalen Antrag mit drin sein. Das heißt also, Abstimmungen zu Anträgen anderer Fraktionen und der Piratenfraktion und auch eben Einbringen von und für Anträge der Piratenfraktion. Das soll auch in einem Minimalpapier mit drin sein. Des Weiteren soll minimal Positionspapiere drin sein. In optionalen Modulen kann man dann noch sagen, wir wollen Programm Punkte machen, also Grundsatzprogramm oder Wahlprogramm. Es gibt dann auch noch ein paar gewagtere, die in Option 2 mit reingebracht haben, nämlich auch noch Satzungsänderungsanträge. Aber das Ganze hat dann, was ich auch gleich noch sagen werde, ein bisschen weniger Rückhalt. In einem Minimalentwurf sollen auch Empfehlungen an den Vorstand mit drin sein, die eben dann nicht mehr durch irgendwelche Sockenpuppen-Geschichten verwässert sind. Des Weiteren soll die SMV auch über ihre eigene GO abstimmen können, also so wie wir das in Mecklenburg-Vorpommern angedacht haben. Eben Und dieses Meinung, also diese über dieses Konsens, über diese Konsenspunkte haben wir danach noch ein Meinungsbild gemacht. Die fürs minimale Programm, für den minimalen Antrag waren wir einstimmig. Die Programm- und Grundsatzanträge weiter auch zu behandeln, hatten wir eine große Mehrheit. Die Sache dann mit dem Option 2, mit den Satzungsänderungsanträgen, waren wir bei einer fairen 50-50-Verteilung. Also das wird wohl nicht so groß weiter behandelt werden. Dann noch ein, zwei kleine Infos. Geheime Abstimmungen, da war eine große Mehrheit dagegen. Personenwahlen war definitiv ein Nein. Und eben, wie gesagt, die GO der SMV, da war eine deutliche Mehrheit dafür, das auch von der SMV selber regeln zu lassen. Ja, Klaus, dann würde ich sagen, vielen Dank für die schöne Zusammenfassung und wir schauen mal, wie es dann heute Abend aussieht, dass wir das dann nochmal zusammenkriegen, um ja auch ein Resümee des zweiten Tages zu haben. Ich danke dir und wünsche dir viel Spaß auf der heutigen SMV-Con. Bis dann, tschüss. Tobi, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.